Protokolle 13.6. Wenn unsere Herrschaft gekommen sein wird, werden unsere Redner über die großen Fragen der Menschheit sprechen, welche die ganze Welt bewegt haben, bis sie schließlich unter unsere wohltätige Leitung kamen. Wer sollte denn argwöhnen, dass alle diese Fragen von uns nach einem politischen Plan erfunden wurden, den durch so viele Jahrhunderte niemand erraten hat